dann bringt ihm der Tod jener Tante die letzte schwerste Enttäuschung. Er ist enterbt und sieht sich nun nicht mehr gehalten durch die Sicherheit, die ein auch von der Welt für ihn erwarteter Reichtum gewährte, ganz allein und verlassen. Denn der Advokat, bei dem er nun Dienste genommen, entlässt den Missliebigen, und da er gar in edelmütiger Verallgemeinerung von seinem Schicksal aus den Fluch und das Unheil des herrschenden Systems erkennend, mit einem Aufsatz an den Redakteur des oppositionellen, unabhängigen Blattes herantritt, weist dieser ihn ab, da er, ein entlassener Beamter, von aller Welt als Querulant angesehen sein würde. Das war wie ein Drachenkampf, nirgends etwas, was er treffen konnte, alles entglitt ihm aalglatt, um ihn hinterher vom Rücken zu umspannen. Querulant! Was für eine niederträchtige Waffe, denjenigen, der für sein Recht kämpft, zu einem Unzurechnungsfähigen zu machen, mit dem man Mitleid hat, und sich damit der Frage des Unrechtes zu entledigen. Was ihn aber abgründig von solcher Denkart und von den Menschen seiner Zeit trennt, das hatte einmal sein Freund Falk ihm gegenüber ausgesprochen. Als ich in der Hauptstadt in größere Verhältnisse kam, wurde mir bald klar, dass es hier nicht anders war als zu Hause. Während man sich den Anschein gab, alle möglichen Formen und Pflichten unter dem Deckmantel vieler schönen und gottesfürchtigen Worte über die Nächstenliebe zu erfüllen, knetete man unbekümmert seinen eigenen Teig, ohne auf etwas anderes als eine gewisse Etikette Rücksicht zu nehmen. Durch meine Veranlagung, den Leuten etwas tiefer in die Augen zu sehen, konnte es mir nicht entgehen, dass es mit den Kammerherren wie mit den Lakaien war. Sie ließen sich alle bestechen. In alten Tagen sprachen die Besitzenden von Prinzipien, heutzutage spricht man von Interessen. Der Sinn ist derselbe, nämlich der, dafür zu sorgen, dass die, die etwas haben, mehr bekommen. Das ist ein Naturgesetz, von dem wir alle mehr oder weniger abhängig sind, sowohl Kammerherr Titov wie ihr Schwiegervater. Der Begriff Rechtschaffenheit besteht im eigentlichen Sinne des Wortes nicht mehr. Aber glauben Sie nur nicht, dass dieses Manko spezifisch dänisch ist, das haftet dem modernen Leben der oberen Klassen überhaupt an. Sven Büge geht darüber schier zugrunde, dass er sich solchen Leben nicht einzufügen vermag. Seine Barmittel schrumpfen, er lebt in einer Dachstube und lernt den Hunger kennen, und da er auswegslos geworden und bar aller Zukunft eines Tages seinem alten Wirte beim Sägen zugesehen hat, da greift er nachlässig, gedankenlos und wie verwirrt nach der Säge, legt einen Ast auf den Holzblock und sägt darauf los. Er richtete sich auf, warf die Säge von sich und ging ruhelos auf und ab. Aber wohin er auch blickte, überall waren die Auswege versperrt. Der ruhelosen Gedanken müde, ergriff er wieder die Säge und arbeitete, bis er nicht mehr konnte. Dann maß er den Haufen zu seinen Füßen, sah mit Vergnügen, wie er gewachsen war, und fand dennoch, dass er etwas aus seiner Zeit herausgeschlagen hatte. Er beneidete diejenigen, die von ihrer Hände Arbeit leben konnten. Hier machten seine Gedanken plötzlich Halt und tasteten nach etwas, das tief in ihm dämmerte. Er hatte ein Gefühl, als sei er von seinem Geschlechte oder von seiner Vergangenheit oder von dem, was er gelernt und studiert hatte, an Händen und Füßen gefesselt. Als sei all sein Wissen nur ein leeres Beschauen von Menschen und Arbeit, die der Vergangenheit angehörten, als sei es sein akademisches Wissen, was ihn daran hinderte, sich mit dem Leben zu versöhnen und seine Zukunftsarbeit zu verrichten. Aber dies ist nur ein Aufblitzen. Weiter geht die Not seines einsamen Alltags, bis er eines Tages ein Mädchen trifft, das seine erste Jugendgespielin gewesen. Diesem schlichten, geradsinnigen Geschöpfe erzählt er alles und sie versteht alles. Schlicht, ohne viel Umschweife, gibt sie ihm Recht und weist ihn auf den Weg der Arbeit, den neuen, den einzigen, der ihm noch offen steht, und borgt ihm ein bisschen Erspartes. Und so fährt er nach England hinüber und beginnt hier tapfer sein Leben von unten auf, vorerst als Kellner neu zu erobern. Mit unbeirrbarer, primärer Einsicht wird uns dieser langsame Aufstieg geschildert. Als er aber endlich zu Wohlstand gelangt, ein neuer, von eigenster Arbeit lebender in die Heimat zurückkehrt, da findet er das tapfere Mädchen wieder, nimmt die Kinder seiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich, wird Hotelbesitzer und eröffnet seinem Vaterlande, zu Macht und Ansehen gelangt, neue bedeutsame Möglichkeiten zur Entfaltung eines selbstherrlichen und aufrechten Menschentums, das, wie er selber, im Kampf mit dem sekundären Allgewalten des Geldes unbesiegt seinen Mann stellen wird. Das alles ist nur in flüchtiger Zusammenfassung wiedergegeben, aber wie sich Sven Büge von der verachteten einstigen Umwelt abwendet, wie er von aller Welt verlassen wird, wie er trotz allem Missgeschick er selber bleibt und der sogenannte Idealist sich zu höchst realem, fest zugreifendem Leben durchringt, ist von einer Gewalt der Einsicht und von einer Tiefe der Herzenswallung, von einer so herrlichen Kraft der Erkenntnis durchleuchtet, dass wir nicht anstehen, Laurit Bruns neuen Roman zu den herrlichsten zu rechnen, was unser Schrifttum besitzt. Sven Büges Kampf ist der Kampf der Zukunft. Wer aus ihm als Sieger hervorgehen wird, der primär schaffende oder der sekundär bewegliche Geist, das wird über unser und unserer Kinder Schicksal entscheiden. Und so darf es uns denn nicht Wunder nehmen, dass die Verfechter und Vertreter des heute die Welt beherrschenden Ungeistes von diesem Buche des früher so wohl gelittenen Dichters ebenso wenig wie von allen derartigen Abirrungen ehemaliger Lieblinge wissen wollen. Deutsches Volksblatt, Wien, 28. März 1920.